Das sind unsere aktuellen Themen. Katja Keul nimmt Stellung zu Syrien-Einsatz, Verkehrsunfall bei Landesbergen und HSG mit glücklichem Heimsieg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Morgen tagt der Rat der Gemeinde Stolzenau. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Stolzenau. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bestimmung der Wahlleitung für die Kommunalwahlen in Niedersachsen. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die heimische Bundestagsabgeordnete Katja Keul hat gestern Stellung zu dem geplanten Bundeswehreinsatz in Syrien genommen. Sie bezeichnete ihn als planlos, sinnlos und rechtlos. Dabei beruft sie sich auf die UN-Resolution, die alle Staaten auffordert, gegen den IS vorzugehen, jedoch nicht vom Waffengewalt spricht. Deutschland will etwa 1200 Soldaten in den Syrien-Einsatz schicken. Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern zwischen Landesbergen und Esdorf. Ein Wagen mit 4 Autoinsassen kam auf der B215 von Landesbergen nach Nienburg von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Anschließend blieb das Auto in einem Graben liegen. Die Feuerwehr Landesbergen sicherte die Unfallstelle ab. Die Verunfallten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme weiträumig umgeleitet. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handballer der HSG Nienburg konnten mit Fleiß und einigem Glück am Wochenende den nächsten Heimsieg einfahren. Zwischen dem Tabellenvierten und dem Fünften aus Hameln entwickelte sich eine enge Oberligapartie. Nachdem es lange Zeit nach einem knappen Auswärtssieg aussah, rafften sich die Nienburger um Benjamin Hillebrand und Sebastian Heller in der Schlussphase noch einmal auf. Am Ende siegte Schwarz-Rot mit 31:29. Es war ein Arbeitssieg. Am Ende hatten wir das nötige Quäntchen Glück, aber über 59:50 ein Arbeitssieg auf jeden Fall. Aber so eine Spiele machen Spaß. Und wenn man da einfach 100% bei ist und Einsatz gibt, dann ist es noch umso cooler und umso besser, dass man dann gewonnen hat. Die HSG Nienburg rückt somit vor auf Platz 3. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.